Abschnitt 9 aus Nicholas Nickleby, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 35. Kapitel, Teil 2. Mit diesen Worten zog er ihn mit sich fort in die Oxfordstraße, rief einen in die City fahrenden Omnibus an, schob Nicholas hinein und folgte selbst nach. Er schien sich in der größten Unruhe und Aufregung zu befinden und fiel Nicholas, so oft derselbe sprechen wollte, augenblicklich in die Rede. »Sprechen Sie kein Wort mehr, mein lieber Herr, unter keiner Bedingung, kein Wort mehr!« Und der junge Mann hielt es daher endlich für das Beste, zu schweigen. Sie gelangten somit stumm in die City, und je weiter sie fuhren, desto begieriger wurde Nicholas auf den Ausgang des Abenteuers. Der alte Herr stieg mit großer Behendigkeit aus, als sie bei der Bank angelangt waren, nahm abermals Nicholas Arm und zog ihn durch Threadneedle Street und noch einige Seitenstraßen fort, bis er mit ihm einen stillen, schattigen kleinen Square erreicht hatte, wo er ihm in das altertümlichste und am reinlichsten aussehende Haus voranging. Der Türpfosten hatte nur die kurze Inschrift »Gebrüder Wohlgemut«. Nicholas schloss jedoch aus einem flüchtigen Blick auf die Adresse einiger umherliegender Warenballen, dass die Gebrüder Wohlgemut nach Deutschland handelnde Kaufleute wären. Mr. Wohlgemut, denn dafür hielt ihn Nicholas wegen der Ehrerbietung, die dem alten Herrn im Hause von jedermann erwiesen wurde, führte Nicholas durch eine Niederlage, in welcher alles auf ein ansehnliches und lebhaftes Geschäft hindeutete, in ein kleines, einem großen Glasgehäuse gleichendes, durch einen Verschlag geteiltes Comptoir, in welchem ein beleibter, ältlicher Comptorist mit einem großen Gesicht, silberner Brille, gepudertem Kopfe und so frei von Staub und jeder Art Unsauberkeit saß, als wenn er in das Glasgehäuse, bevor dasselbe mit dem Deckel verschlossen worden, hineingesetzt und immer darin geblieben wäre. »Ist mein Bruder in seinem Zimmer, Tim?« fragte Mr. Wohlgemut, nicht minder freundlich, als er gegen Nicholas gewesen war. »Ja, Sir«, antwortete der beleibte Comptorist, die Brillengläser nach seinem Prinzipal wendend und die Augen nach Nicholas, »aber Mr. Trimmers ist bei ihm.« »Weshalb ist Mr. Trimmers bei ihm?« »Er sammelt Unterschriften für die Witwe und die Waisen eines Mannes, der heute Morgen in den Docken verunglückt ist, Sir, durch ein Zuckerfass zermalmt wurde, Sir.« »Der Trimmers ist ein braver Mann«, sagte Mr. Wohlgemut mit großer Lebhaftigkeit, »eine gute Seele. Ich bin ihm sehr viel Dank schuldig. Trimmers ist einer unserer besten Freunde. Er bringt 1000 Notfälle zu unserer Kenntnis, wovon wir ohne ihn nichts erfahren würden. Ich bin Trimmers erstaunlich verpflichtet.« Mr. Wohlgemut rieb sich bei diesen Worten mit dem innigsten Behagen die Hände und schoss, als Mr. Trimmers unmittelbar darauf vor der Comptoirtür vorüberging, hinaus und ergriff seine Hand. »Ich bin Ihnen 1000 Dank schuldig, Trimmers, 10.000 Dank. Es ist höchst freundschaftlich von Ihnen, wahrhaftig, höchst freundschaftlich«, sagte er, den Herrn in einen Winkel ziehend, um nicht gehört zu werden. »Wie viele Kinder sind denn da, und was hat mein Bruder Red gegeben, Trimmers?« »Der Kinder sind 6«, erwiderte der Herr, »und ich habe von Ihrem Bruder 20 Pfund erhalten.« »Mein Bruder Red ist ein guter Mensch, und Sie sind auch ein guter Mensch, Trimmers«, sagte der alte Mann, dem Herrn mit großer Wärme beide Hände schüttelnd. »Unterschreiben Sie für mich auch 20 Pfund, oder warten Sie einen Augenblick, man muss nicht prunken, unterschreiben Sie für mich 10 und für Tim Lickenwater auch 10 Pfund. Tim eine Anweisung auf 20 Pfund für Mr. Trimmers. Gott lohnt's Ihnen, Trimmers, und kommen Sie doch diese Woche einmal zum Essen zu uns. Der Tisch ist jeden Tag für Sie gedeckt, und wir werden uns ausnehmend freuen.« »Da ist die Anweisung, Sir, von einem Zuckerfasse zermalmt und 6 unmündige Kinder, dass sich Gott erbarmt.« dass sich Gott erbarm. Er sprach dies alles so schnell er konnte, um den Subskriptionssammler zu verhindern, ihn wegen des Übermaßes seiner Freigebigkeit freundschaftliche Vorstellungen zu machen, und führte Nikolas, der über das, was er sah und hörte, höchlich erstaunt war, in ein anstoßendes Zimmer. »Bruder Red«, sagte er, »bist du beschäftigt, lieber Bruder, oder hast du ein paar Augenblicke für mich übrig?« »Mein lieber Bruder Charles«, erwiderte Bruder Red in demselben brüderlichen Tone, »wie kannst du nur so fragen? Tritt näher, tritt doch ja näher.« Nikolas erstaunte noch mehr. Bruder Red war Bruder Charles' vollkommenstes Ebenbild, war vom Scheitel bis zur Zehenspitze gekleidet wie dieser, und an der Wand hing ein ebensolcher weißer Hut, wie Bruder Charles ihn trug. Indem sie einander die Hände schüttelten, erheiterten sich ihre Mienen durch strahlende Blicke der Zärtlichkeit, welche bei Kindern zu schauen eine Herzensfreude gewesen sein würde, bei so alten Männern aber unaussprechlich rührend war. Nikolas bemerkte, dass Mr. Charles' Wohlgemut ein wenig stärker als sein Bruder und dass sein Gang und seine Statur etwas schwerfälliger waren, worin die einzige erkennbare Verschiedenheit zwischen beiden bestand. Niemand hätte zweifeln können, dass sie Zwillinge waren. »Bruder Red«, sagte Nikolas Freund, »hier ist ein junger Freund, dem wir unter die Arme greifen müssen. Wir müssen in Betreff seiner Angaben, sowohl seiner selbst als unseretwegen, Erkundigungen einziehen, und wenn sich alles, was er sagt, wie ich überzeugt bin, fest überzeugt bin, der Wahrheit gemäß verhält, so müssen wir ihm beistehen, Bruder Red.« »Es ist genug, liebster Bruder, dass du es sagst«, versetzte Red wohlgemut. »Sagst du es, so bedarf es keiner weiteren Nachfragen. Wir werden ihm beistehen. Worin besteht seine Not? Was wünscht er? Wo ist Tim Linkinwater? Lass ihn uns rufen.« Wir wollen hier bemerken, dass beide Brüder sehr nachdrücklich und lebhaft redeten und dass beide fast dieselben Zähne verloren hatten, was auch der Aussprache beider dieselbe Eigentümlichkeit gab. Und abgesehen davon, dass sie die vollkommenste Seelenheiterkeit besaßen, die die wohlwollendste und argloseste Gemütsart nur verleihen konnte, sprachen beide, als wenn sie, nachdem sie aus Fortunas kostbarstem Puddinge die Rosinen herausgelesen, einige der letzteren zum täglichen Gebrauche aufbewahrt und im Munde hätten. »Wo ist Tim Linkinwater?«, fragte Bruder Red. »Halt, halt«, sagte Bruder Charles, Red beiseite führend. »Ich habe einen Gedanken, mein lieber Bruder, ich habe einen Gedanken. Tim wird alt, und Tim ist uns ein treuer Diener gewesen, Bruder Red, und ich glaube nicht, dass es eine genügende Belohnung für seine treuen Dienste war, dass wir Tims Mutter und Schwester einen Jahresgehalt gaben und ein kleines Grabgewölbe für die Familie kauften, als sein seliger Bruder starb.« »Nein, nein, nein, Bruder Charles, nein, sie waren nimmermehr genügend, nicht halb, nicht einmal halb. Wenn wir Tim seine Obliegenheiten erleichtern und ihn vermögen könnten, dann und wann auf das Land zu gehen und einige Male in der Woche draußen zu schlafen, was er tun könnte, wenn er morgens eine Stunde später zu arbeiten anfinge, so würde der alte Tim Linkinwater bald noch einmal wieder jung werden, obwohl er drei volle Jahre älter ist als wir. Der alte Tim Linkinwater wieder jung, was sagst du, Bruder Red, wie? Ich kann mich seiner noch als eines kleinen Knaben entsinnen. Du auch? Ha, ha, ha, der gute alte Tim, der gute alte Tim.« Und die wackern alten Knaben lachten vergnüglich miteinander, und beiden stand eine Träne der Zuneigung und Hochachtung gegen den alten Tim Linkinwater im Auge. »Aber hör erst, Bruder Red«, sagte Bruder Charles hastig und einen Stuhl an Nikolas eine und einen zweiten an des jungen Mannes andere Seite rückend. »Ich will's dir selbst erzählen, lieber, weil der junge Herr bescheiden und ein Gelehrter ist, Red, und es würde unrecht sein, ihn seine Geschichte von Anfang bis zum Ende noch einmal erzählen zu lassen, als wenn er ein Bettler wäre oder als wenn wir Zweifel in seine Wahrhaftigkeit setzten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein, wiederholte Red mit gravitätischem Kopfschütteln. Du hast sehr recht, mein lieber Bruder, sehr recht. Er wird einhelfen, wenn mich mein Gedächtnis trügt, sagte Nicholas Freund. Du wirst aber jedenfalls sehr gerührt werden, Bruder Red, denn es wird dir die Zeit zurückrufen, wo wir ein paar arme Bursche waren und uns unseren ersten Schilling in dieser großen Stadt verdienten. Sie drückten einander stumm die Hände und Bruder Charles erzählte auf seine einfache und ungeschminkte Weise Nicholas Geschichte, wie er sie von demselben gehört hatte. Es wurde darauf eine lange Unterredung begonnen und sodann fand eine fast ebenso lange geheime Beratung zwischen Bruder Red und Tim Linkinwater in einem anderen Zimmer statt. Wir verunehren Nicholas nicht, wenn wir sagen, dass er, noch ehe er mit den Brüdern 10 Minuten eingeschlossen gewesen war, bei jedem neuen Ausdrucke des Wohlwollens und Mitgefühls nur mit der Hand abwehren und wie ein Kind schluchzen konnte. Endlich kehrte Red wohlgemut mit Tim Linkinwater zurück und Tim trat augenblicklich zu Nicholas und flüsterte ihm sehr kurz, denn er war ein Mann von wenig Worten, in das Ohr, dass er sich seine Adresse bemerkt hätte und am Abend um 8 Uhr zu ihm kommen würde, worauf er seine Brille wischte und sie aufsetzte, um sich anzuschicken zu hören, was die Brüder wohlgemut weiter zu sagen haben würden. »Tim«, sagte Bruder Charles, »wissen Sie, dass wir damit umgehen, diesen jungen Herrn in das Comptoir aufzunehmen?« Bruder Red bemerkte, Tim wäre mit dem Plane schon bekannt und billigte ihn, und Tim nickte und sagte, es verhielte sich so, warf sich in die Brust und nahm eine sehr wichtige Miene an, worauf ein tiefes Stillschweigen eintrat. »Ich komme morgens keine Stunde später«, fuhr Tim nach einiger Zeit, denn er konnte sich nicht mehr halten, plötzlich heraus und nahm dabei eine äußerst entschlossene Miene an. »Ich schlafe nicht draußen, nein, und gehe auch nicht dann und wann auf das Land. Meiner Treu, das sind mir saubere Sachen. Nichts da, wird nichts daraus.« »Welch ein verwünschter Eigensinn, Tim Linkinwater«, sagte Bruder Charles ihn, ohne die mindeste Spur von Unwillen und mit einem von Zuneigung für den alten Diener strahlenden Gesichte anblickend. »Zum Geier mit Ihrer Hartnäckigkeit, Tim Linkinwater, was soll denn das bedeuten?« »Es sind 44 Jahre«, versetzte Tim mit der Feder eine Berechnung in die Luft schreibend und vor dem Aufsummieren eine Fantasielinie darunter ziehend. »Im nächstkommenden Mai 44 Jahre, seit ich die Buchhaltung der Gebrüder Wohlgemut übernahm. Ich habe in der ganzen Zeit, sonntags ausgenommen, alle Morgen, wenn die Glocke 9 schlug, den Geldkasten aufgeschlossen und jeden Abend um 22:30 mit Ausnahme der auswärtigen Postabende und an ihnen 12:20 nach Feuer und Licht sowie zugesehen, ob die Türen verschlossen waren. Ich habe niemals keine einzige Nacht andernwärts geschlafen als in meiner Kammer im 3. Stockwerke nach hinten hinaus, wo noch bis heute derselbe Reseda-Kasten mitten im Fenster und zu beiden Seiten dieselben 4 Blumentöpfe stehen, die ich mit ins Haus brachte. Ich habe es 100 und wieder 100 Mal gesagt und will's wieder jedermann verfechten. Es gibt in der ganzen Welt keinen Square wie unsern. Ich weiß es, sagte Tim in plötzlich erhöhtem Tone und herausfordernde Blicke umherwerfend, nicht einen. Fürs Geschäft oder zum Vergnügen, zur Sommer- oder Winterzeit kommt ihm nichts gleich. In ganz England ist keine Quelle wie der Brunnen unter dem Torwege. In ganz England ist keine Aussicht wie die aus meinem Fenster. Und ich sollte sie doch wohl ein wenig kennen, denn ich sehe sie alle Morgen vor dem Rasieren durchs Fenster meines Schlafzimmers, in welchem ich, fügte Tim mit etwas leiserer Stimme hinzu, 44 Jahre geschlafen habe, und wenn's keine Ungelegenheiten verursacht und dem Geschäft nicht schadet, so muss ich bitten, auch darin sterben zu dürfen. Hol Sie der Geier, Tim Linkinwater, wie können Sie sich unterstehen, vom Sterben zu sprechen, fuhren die beiden Brüder zugleich auf und schneuzten sich heftig. »Das ist, was ich zu sagen habe, Mr. Edwin und Mr. Charles«, sagte Tim sich abermals in die Brust werfen. »Es ist nicht das erste Mal, dass Sie davon gesprochen haben, mich ins alten Register zu setzen. Ich hoffe aber, dass es das letzte gewesen und dass nie wieder die Rede davon ist.« Mit diesen Worten schritt Tim Linkinwater mit der Miene eines Mannes, der seine Meinung gesagt hat und fest entschlossen ist, kein Haar breit nachzugeben, hinaus und schloss sich in sein Glasgehäuse ein. Die Brüder wechselten Blicke und husteten ein halbes Dutzend Mal, ohne zu reden. »Wir müssen etwas mit ihm anfangen, Bruder Red«, hub Charles wohlgemut nach einiger Zeit eifrig an. »Wir müssen seine alten Bedenklichkeiten aus dem Wege räumen. Sie sind nicht zu dulden, noch zu ertragen. Er muss unser Kompagnon werden, Bruder Red, und wenn er sich nicht gutwillig fügt, so müssen wir Gewalt brauchen.« »Ja, du hast recht«, erwiderte Red wohlgemut mit einem feste Entschlossenheit andeutenden Kopfnicken. »Vollkommen recht, lieber Bruder. Wenn er keine Vernunft annehmen will, so müssen wir ihn gegen seinen Willen zum Kompagnon machen und ihm zeigen, dass wir unsere Autorität zu brauchen gedenken. Wir müssen Streit mit ihm anfangen, Bruder Charles.« »Ja, ja, wir müssen platterdings Streit haben mit Tim Linkinwater«, sagte Charles. »Doch, liebster Bruder, wir halten unseren jungen Freund auf, und die arme Dame und ihre Tochter werden sich wegen seines Ausbleibens ängstigen. Wir wollen also für jetzt Abschied voneinander nehmen und da, stoßen Sie sich an der Kiste nicht, mein lieber junger Herr, und nein, nein, nein, jetzt kein Wort. Nehmen Sie sich, wo Sie quer über die Straße gehen, vor dem Überfahren in Acht und...« Unter diesen und ähnlichen unzusammenhängenden Reden, um Nikolas zu verhindern, seine Dankbarkeit auszusprechen und ihm fortwährend die Hände schüttelnd und sehr erfolglos, denn sie waren nichts weniger als Meister in den Künsten der Verstellung, sich bemühend, es ganz und gar nicht zu bemerken, dass seine Gefühle ihn fast überwältigten, führten ihn die Brüder eiligst hinaus, sagten ihm nochmals Lebewohl und gingen rasch in das Haus zurück. Nikolas war das Herz zu voll, als dass er in die Straße hätte hinaustreten können, bevor er sich erst einigermaßen wieder gesammelt. Als er endlich aus dem dunklen Torwegewinkel, in welchem er einige Minuten vor Wald hinausschlich, bemerkte er im Vorübereilen die Zwillinge, wie sie verstohlen in das Glasgehäuse hineinlugten und offenbar unentschlossen waren, ob sie ihren Angriff ohne Verzug fortsetzen oder den Krieg gegen den unbeugsamen Tim Linkinwater für den Augenblick ruhen lassen und zu einer gelegeneren Zeit wieder anfangen sollten. »Es würde unserem Zwecke nicht angemessen sein, wenn wir jetzt berichten wollten, welch einen Jubel und welch ein Erstaunen die soeben erzählten Vorgänge in Miss La Creevys Hause veranlassten und was alles getan, gesagt, gedacht, erwartet, gehofft und prophezeit wurde. Es genügt an dieser Stelle kürzlich anzuführen, dass Mr. Timothy Linkinwater abends Punkt 8 Uhr anlangte, dass er, so sehr er Sonderling war und so besorgt er pflichtgemäß sein musste, dass seiner Geschäftsgeber höchst umfassende Freigebigkeit auf die rechte Weise geübt würde, mit Nachdruck und Wärme zu Nikolas Gunsten berichtete, und dass Nikolas am folgenden Tage auf den vakanten Stuhl in der Gebrüder Wohlgemut Comptoir mit dem einstweiligen Gehalte von jährlich 120 Pfunden berufen wurde. »Und was meinst du, lieber Bruder?« sagte Nikolas erster Freund. »Sollen wir ihnen nicht das leerstehende Häuschen in Bow etwas unter dem gewöhnlichen Mietzinse lassen, wie Bruder Red?« »Ganz umsonst«, versetzte Bruder Red. »Wir sind reich und müssten uns schämen, unter solchen Umständen einen Mietzins zu fordern. Wo ist Tim Linkinwater? Ganz umsonst, liebster Bruder, ganz umsonst!« »Es wäre aber doch vielleicht besser, wenn wir eine Kleinigkeit bestimmten, Bruder Red«, wendete Bruder Charles sanftmütig ein. »Es würde den Nutzen haben, dass sie einfach fortlebten, weißt du, und das drückende Gefühl gar zu großer Verbindlichkeiten nicht aufkommen lassen. Wir könnten 15 oder 20 Pfund festsetzen und es ihnen auf eine andere Weise wieder gut machen, wenn sie pünktlich bezahlen. Und ich könnte heimlich ein Sümmchen für eine kleine häusliche Einrichtung vorstrecken und du könntest auch heimlich ein kleines Darlehen machen. Und wenn wir sehen, was ganz unfehlbar der Fall sein wird, wenn wir sehen, dass sie sich gut halten, so können wir die Darlehne in Geschenke verwandeln. Vorsichtig, Bruder Red, und allmählich und ohne ihnen zu viel aufzudringen. Was sagst du, lieber Bruder? Bruder Red gab die Hand darauf und sagte nicht bloß, dass es geschehen solle, sondern tat auch das Seine, dass es geschah, und nach einer kurzen Woche nahm Nicholas Besitz von dem Stuhle und Mrs. Nickleby und Käthchen nahmen Besitz von dem Hause, und alles war Hoffnung, Geschäftigkeit und Heiterkeit. Es war nie eine Woche gewesen, in welcher so viele Entdeckungen und Überraschungen vorgekommen wären, als in der ersten nach dem Einzuge. Jeden Abend, wenn Nicholas nach Hause kam, war etwas Neues gefunden worden. Am einen Tag war es ein Weinstock, am anderen ein Kochkessel und am dritten auf dem Boden des Wasserfasses der Schlüssel zum Schranke des Wohnzimmers im Erdgeschoss. Und so ging es fort, einen Tag wie den andern. Dann wurde ein Zimmer durch einen Musselinvorhang verschönert und ein zweites vollkommen elegant durch Fensterjalousien gemacht, und das alles und Ähnliches geschah, wie es niemand für möglich gehalten hätte. Miss La Creevy erschien im Omnibus, um ein paar Tage zu bleiben und Beistand zu leisten, verlor alle Augenblicke eine kleine Düte mit Nägeln und einen sehr großen Hammer, lief mit zurückgestreiften Ärmeln umher und fiel Treppenabsätze hinunter. Mrs. Nickleby sprach unaufhörlich und tat dann und wann etwas, aber nicht oft. Käthchen war überall und ohne Geräusch tätig und mit allem zufrieden. Smike machte den Garten zu einem wahrhaften kleinen Schmuckkästchen. Nicholas half an allen Orten und munterte jedermann auf. Der ganze Frieden und Frohsinn der verlorenen Heimat war wiederhergestellt und jeder einfache Genuss, jede Familienversammlung erhielt eine neue Würze, wie nur vergangenes Missgeschick und Trennung sie geben können. Mit einem Worte, die armen Nicklebys waren vergnügt und gesellig, während der reiche Nickleby einsam und unglücklich war. Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 14. Oktober 2024.